Könnte dieses Geld dann auch aus dem GBF-Fund kommen? Und dürfte dafür ein anderes Land die 30% unterschreiten? Es sind insgesamt noch viele, zum Teil sehr technische Aspekte zu klären. Ein anderes Beispiel kommt aus Deutschland, wo derzeit etwas mehr als 15% der Fläche als Natura 2000-Gebiete geschützt sind. Bei den Küstengewässern stehen 70% unter Schutz. In der daran angrenzenden, sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone, bis zu 200 Seemeilen, beträgt der Anteil immerhin mehr als 30%. Ganz regelkonform gibt es dazu auch Schutzgebietsverordnungen, Managementpläne und Datenbögen, um die Artenvielfalt zu erfassen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Flächen keineswegs so gut geschützt sind, wie es auf dem Papier aussieht. Im Jahr 2017 stellte das Bundesamt für Naturschutz in allen drei Meeresschutzgebieten der Nordsee Defizite, zum Teil sogar erhebliche, fest, mit negativen Folgen für Arten und Lebensräume. Und zwar, weil dort unter anderem Schifffahrt sowie Fischerei mit Grund- und Stellnetzen erlaubt war. Daraufhin wurden neue, etwas strengere Verordnungen erlassen. Aber Berufsfischerei ist weiterhin in allen drei, Freizeitfischerei in zwei der Gebiete gestattet. Selbst im Nationalpark Wattenmeer darf fast überall gefischt werden. Rund 280 Fischereifahrzeuge sind registriert. Die meisten arbeiten mit Grundschleppnetzen. Wie kann es angehen, dass in so prominenten Schutzgebieten, das Wattenmeer gehört sogar zum Welterbe der Menschheit und ist mit seinen Ökosystemen auf der Erde einmalig, solche Kompromisse im Hinblick auf Nutzungsinteressen eingegangen werden? Und welches Bild gibt Deutschland hier international ab? Das Beispiel zeigt, dass formell deklarierter Schutz noch nichts heißen und oft sehr weit vom effektiven Schutz und Management abweichen kann, von denen im Gipfeldokument die Rede ist. Ähnlich herausfordernd ist die Passage zur Renaturierung, Ziel 2, im Montreal-Abkommen, die zwar eine konkrete Zahl enthält, 30% degradierter Flächen sollen in den kommenden 7 Jahren wirksam wiederhergestellt, also zum Beispiel begrünt oder wieder aufgeforstet werden.